Fall aussehen, weil sie sehen ja stürmische See. Wäre trotzdem ja immer noch, würde die gesamte Mannschaft dem Tod weihen. Das dritte ist einfach eine Geschäfte, also das ist sozusagen eine Anweisung, die dann eben umgangen wird, aber die zumindest zum Versuch ist, die ja verhältnismäßig harmlos ist. Und das dritte ist tatsächlich noch viel, also das lässt sich kaum noch nennen, und danach gibt er eh keine Order mehr. Was schon ganz erstaunlich ist, weil man bemerkt es, also ich habe das selber beim Lesen des Albums nicht bemerkt. Das ist, man denkt eigentlich, das ist sozusagen, es wird immer spannender, weil natürlich mit dieser Antiklimax, die Klimax des alle nähern sich den Meteoriten steigt und dadurch sozusagen dieses Wettrennen natürlich immer brisanter wird und damit die Mittel auch geringer sein müssen. Das ist sozusagen, die Spannung in dem Album ist konstant. Hergé ist da ein großer Meister der Erzählung, aber die ist sozusagen genau konstant, weil es eben diese Antiklimax gibt. Und so erfüllt in Hinsicht auf die Handlung in Hinsicht auf den stereotypen Bankier erfüllt die Handlung das Klischee nicht. Sie macht es vielmehr lächerlich und lässt es ins Leere laufen. Und der geheimnisvolle Jude wird vom geheimnisvollen Stern, also den Meteoriten, abgelöst. Denn nun beginnt Tims Abenteuer auf dem Meteoriten, dessen Geheimnis allerdings erst enträtselt werden muss. Es beginnt damit, dass Tim eine Stimme in seiner Abendbrotbox entdeckt. Das ruft eine Assoziationskette hervor, die uns an den Anfang des Albums zurückführt. Im Observatorium verkennt Tim den Stern zuerst als riesige Spinne. Eine Spinne, die sich dann herausstellt, es gibt danach einen sehr witzigen Dialog, wie Tim dann zu diesem Wissenschaftler sagt, das ist ja furchtbar, das ist ja grauenerregend, diese haarigen Beine. Und dann stellen sie fest, dass sie sich aneinander vorbeireden, weil eben diese Spinne sich auf der Linse des Teleskops befindet und dann auch Struppi trotzdem erschreckt in ihrer richtigen Größe. Aber das wird sozusagen, diese Szene wird erinnert. Die wird aber fortgesetzt durch eine Traumszene. In der Nacht, bevor der Meteorit die Erde trifft, träumt Tim von diesem wahnsinnigen Propheten, der ihm das jüngste Gericht ankündigt mit seiner Glocke, und hat eben dieses Bild von der Spinne dabei. Das ist einfach ein Traumbild. Er gibt Tim dieses Poster, Tim macht es auf und sieht diese Spinne. Sie sehen das Fragezeichen, das wird nicht weiter erklärt. Diese Assoziation völlig voneinander unabhängiger Dinge wird 40 Seiten später erinnert. Und zwar genau eben auf der Insel. Also es gibt diese Spinne, sie versuchen die zu töten, das gelingt nicht. Dann kommt dieses Dong-Dong. Sie sehen, das ist dasselbe Dong wie von der Glocke des Wahnsinnigen. Und damit wird sozusagen diese Szene, diese Traumszene plötzlich real. Damit nicht genug. Am nächsten Tag wacht er auf, weil er Explosionen hört. Das ist dann so, dass wir auf dem Cover sie schon gesehen haben. Da wachsen so Pilze aus dem Boden, die erst aussehen wie Eier. Die explodieren und es bleibt nichts zurück. Auch die Spinne kehrt vergrößert wieder. Und der erste Blick durch das Teleskop bewahrheitet sich. Der Stern vergrößert eine Spinne, die falsche Projektion wird wahr. Es hilft nur noch die Flucht. Auch dieses Ende auf dem Stern ist für Hergés Oeuvre eher ungewöhnlich. Es folgt kaum einer klaren Linie, für die er so bekannt geworden ist. Hier fehlt jeder journalistische Realismus, der so viele andere Alben auszeichnet. Und der Grund scheint mir einzig und allein darin zu liegen, dass in diesem Abenteuer es um das Unheil des antisemitischen Wahns geht, den Hergé reproduziert, um ihn als Unheil auszustellen. Die antisemitische Projektion beinhaltet, wie schon festgestellt, zur einen Seite eine Vergrößerung, und zwar eben die Vergrößerung einer Spinne. Hier, das ist eine Zeichnung von Will Eisner, der die Protokoll der Weisen von Zier und das uns verschiedene Buchcover nachgezeichnet hat. Auf dem rechten sehen Sie, wie der Jude als Spinne die Welt beherrscht. Der Jude als heimlicher Beherrscher der Welt wird in der Vergrößerung nicht selten eben als Spinne imaginiert, die ihr Netz über die ganze Welt gezogen hat. Die Projektion des Teleskops, die Vergrößerung der Spinne als drohendes Problem, ist wahnhaft. Sie lenkt von der realen Gefahr, dem Weltuntergang, ab. Übersetzt heißt das nicht weniger, und hier sehen wir nochmal die Doppelseite, und das ist, das wäre eine andere Geschichte, Sie sehen hier einfach nochmal, also das ist sozusagen die wahnhafte Projektion, und auf der gegenüberliegenden Seite wird sozusagen diese Szene wiederholt, und dann sozusagen im Licht der Wissenschaft, nämlich dann sehen Sie, okay, das ist eben die wahrhafte Projektion der Bedrohung der Welt und das ist die wirkliche Bedrohung der Welt. Da kommt ein Stern auf die Erde zu. Übersetzt heißt das ja in dieser Situation nicht weniger als, während die Nazis einen Krieg beginnen, wird den Juden dafür die Schuld gegeben. Das ist, was die Vergrößerung des Spinnheim-Teleskops und ihre Gegenüberstellung mit dem Stern am Anfang der Geschichte erzählt. Das Zitat der Spinne am Ende zitiert genau diesen Wahn der Vergrößerung. Der Wahn besteht darin, der Spinne überhaupt eine Bedeutung zu geben. Das ist schon die Vergrößerung. Es ist ein Zufall, wenn sie vor dem Teleskop und auf dem Stern ist. Sie ist nur durch die Assoziation eines Albtraums verbunden. Die antisemitische Vergrößerung, der Stereotyp, ist diese albtraumhafte Assoziation. Wenn der geheimnisvolle Stern den geheimnisvollen Juden ablöst, so also nur, um die Produktion seines Stereotypen zu reflektieren. Der Popanz der antisemitischen Projektion verpufft. Indem die Handlung auf diese Reflexion der vergrößernden Projektion zusteuert, lässt sie Bedeutungen, die alle auf der vergrößernden, verkleinernden Projektion beruhen, verpuffen. Die zeitgenössische, nationalsozialistische Argumentation, dass die Juden wegen ihrer Maskierung groß und gefährlich sind und deshalb vernichtet werden müssen, wird in der geheimnisvolle Stern zitiert, aber insbesondere in der Konsequenz nicht bestätigt. Vielmehr erscheint die willkürliche Vergrößerung, auf der die antisemitische Projektion beruht, als so geheimnisvoll, wie es den Juden unterstellt wird. Das Geheimnis des Sterns ist, dass der antisemitische Stereotyp auf der Oberfläche des Comics dem Stern gleich wird. Er vergrößert sich, um dann in nichts zu vergehen. Diese Hoffnung artikuliert der geheimnisvolle Stern mit den Mitteln des Comics, den über die Seiten verteilten Indizien und Zeichen, die in ihrer Zerstreuung nur genau gelesen werden müssen. Der geheimnisvolle Stern reflektiert zwischen seinen Bildern die antisemitische Wahrnehmung. Der Jude Blumenstein muss als Stereotyp sichtbar bleiben, um die Leserin überhaupt auf die Spur des Geheimnisses zu bringen. Die ganze Logik des Albums enträtselt sich nur anlässlich des Stereotypenbildes. Die Projektion muss reproduziert werden, um zerstreut werden zu können. Und zugegeben, die Reflexion der wahnhaften Projektion ist viel schwächer als deren Realisierung im Stereotyp mit Lippen, Zigarre und Nase. Pardon, als deren Zerstreuung. Also die Reflexion ist schwächer. Also die Reflexion des Wahns in der Zerstreuung ist natürlich schwächer als dieses stereotype Bild, das wir hier sehen. Aber diese Schwäche, das ist eine Methode, denn nur in der Zerstreuung der Zeichen, ihrer Verteilung über die Seiten im Comic, stellt sich als Reflexion der Zeichen selbst her. In dieser Verteilung entgeht sie nicht nur der Zensur, sondern überliefert in ihrer Ambivalenz Reproduktion und damit Verbreitung antisemitischer Stereotype und deren Zerstreuung im Material des Comics eine Wahrheit des 20. Jahrhunderts. Der antisemitische Wahn macht seine Projektion real und vernichtet die als Juden Identifizierten. Diese Realität reflektiert die Realität des geheimnisvollen Sterns als Zeichen. Thank you. Ihr hört FSK auf 93,0 und 101,4 im Kabel. Wir sind mittendrin im Vortrag Populäres Bild, Stereotyp Antisemitismus von Dr. Ole Frahm, den er im Juli 2007 an der Uni Hamburg gehalten hat, in der Vortragsreihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus. Wir haben jetzt so gerade das zentrale Element, das zentrale Argument gehört, wie es nach Frahm, dem Zeichner von Tim und Struppi, Hergé, gelingt, mit der Übernahme von Stereotypen das antisemitische Stereotyp zumindest teilweise zu zerstreuen. Es geht jetzt weiter im dritten Teil, der jetzt gleich folgt, zur Mickey Maus. Und da wird der Übergang geschaffen über Tim von Tim und Struppi als Nullpunkt des Stereotyps. Das werden wir gleich von Ole Frahm selber hören. Wir machen euch nochmal darauf aufmerksam, dass die Bilder, die in diesem Vortrag besprochen werden, auch im Transmitter von August 2007 abgedruckt sind. Auf der Seite 29, da könnt ihr diese Bilder sehen. Ja, und jetzt wird es dann weitergehen, kurz über die Figur der Mickey Maus, und dann werden wir in der Gegenwart des Antisemitismus landen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß. Das ist aber noch nicht alles. Wir kommen zum dritten Teil am Nullpunkt des Stereotyps. Denn der geheimnisvolle Stern gibt noch ein weiteres Rätsel auf. Sie haben ja gesehen, dass sich auf dem Stern alles vergrößert. Ich zeige das nicht nochmal. Also Pflanzen und Tiere. Und dann können wir uns ja aber schon fragen, warum eigentlich Tim und Struppi verschont bleiben. Also das ist sozusagen, alles vergrößert sich. Die beiden bleiben irgendwie im Maß. Tims Gesicht erinnert nicht nur an eine Null, deshalb habe ich nochmal diese frühe Seite rausgesucht. Seine Figur ist selbst der Nullpunkt des Stereotyps, so würde ich behaupten, das leere Oval, das uns durch die wechselhafte Handlung führt, die aber die Figur, ganz gleich was passiert, erfahrungslos lässt. Tim verändert sich einfach nicht. Tim ist innerhalb des Politischen der Stereotype eine Art neutraler Moment, und ignorieren wir dafür, dass er männlich und weiß ist. Tim bleibt auf dem geheimnisvollen Stern gleich groß, weil er als leerer, sozusagen bedeutungsloser Stereotyp die Hoffnung einer unpolitischen Position markiert, als Hoffnung einer Welt, in der keine vergrößernden oder verkleinernden Konturen auf Menschen projiziert werden. Eine Welt, kurzum, in der alle gleich sind. Es ist Hergés Humor zu verdanken, dass Tim aufgrund dieser leeren Neutralität niemals als reine Identifikationsfigur funktioniert. Denn über Tim ist immer auch zu lachen. Und in diesem distanzierenden Gelächter wird eben genau eine Distanzierung möglich, in der die Reflexion zwischen der Projektion und den tatsächlichen Größenverhältnissen möglich wird. Es ist kein Zufall, dass Tim in dem ersten Abenteuer, das in der Sowjetunion spielt, Kasimir Malevich zitiert, der mit dem schwarzen Quadrat den Nullpunkt der Malerei suchte. Und wenn Hergé hier das schwarze Quadrat zitiert, so blieb es Walt Disneys Mickey Mouse überlassen, Malevichs schwarzen Kreis doppelt zu zitieren, also verdoppeln und damit einen anderen Nullpunkt einzuführen. Tim und Mickey treten, wie gesagt, beide vor der Weltwirtschaftskrise auf die populärkulturelle Bühne und behaupten sich dort. Wie bei Tim geht es bei Mickey Mouse um die gesellschaftliche Veränderung, durch die sich der Einzelne selbst nur mehr als Null, als seriell reproduzierbare Figur, als Maske erfährt. Eine Leerstelle im Produktionsprozess. Als Tierfigur bleibt Mickey allerdings noch unbestimmter, aber anders als Hergé schon mit Tim hoffte, entlässt sie dies nicht aus dem politischen Feld, den politischen Bedeutungen, sondern gerade als Leerstelle kommt es auf den Kontext an, in dem sie erscheint. Und damit möchte ich jetzt meine Ausführungen beenden, also mit dem dritten Teil. In Fürth Gottfriedsens Geschichten zum Beispiel, hier ist ein Strip aus den frühen 30er Jahren, erscheint Mickey Mouse als kleiner, vom großen Katakalo bedrohter Mann, den er durch Witz und List meistens austricksen kann. Ich sollte vielleicht kurz dazu sagen, also Katakalo, Sie sehen übrigens hier Donald Duck, falls Sie ihn nicht erkennen, mit den schwarzen Füßen, in einem Gastauftritt. Und Katakalo ist so dreimal so groß wie die Figuren. Also das ist sozusagen das Größenverhältnis, was da ausgespielt wird. Da hatte ich jetzt leider kein Bild, weil ich hier diesen Inhalt, also diese beiden Panels ganz schön fand. In Deutschland, wo die Maus auch sehr schnell populär wurde, waren nicht alle über die Verbreitung dieser Identifikationsfigur glücklich. Und so schrieb die pommersche Zeitung Der Diktator im Jahr 1931, und das Zitat ist von Art Spiegelmann dann wiederum in Maus im zweiten Band zitiert. Ich lese es nochmal vor. Die Mickey-Maus ist das schäbigste, elendste Ideal, das je erfunden wurde. Haben wir nicht etwas Besseres zu tun, als mit schmutzigem Viehzeug unser Kleid zu schmücken, weil amerikanische Geschäftsjuden verdienen wollen? Hinweg mit der jüdischen Volksverdummung, hinaus mit dem Ungeziefer, herunter mit der Mickey-Maus, steckt Hakenkreuz auf. Hier wird kaum ein antisemitisches Klischee ausgelassen. Mickey taugte für alle Projektionen und doch, weil sie auch in ihrer Beweglichkeit, mit ihrem kleinen Körper und ihrer Lustigkeit genau das Gegenteil des arischen Körper- und Charakterideals. Gerade in ihren ersten Schwarz-Weiß-Filmen stand sie für eine ganz andere Utopie als das Dritte Reich. Entsprechend wurde die Ablehnung von Mickey Mouse nicht von allen geteilt. Zum Beispiel im Filmkurier wurde auch 1931 dazu aufgerufen, sich Pins mit Mickey eben als Statement gegen die Nazis zu kaufen. Da war sozusagen Mickey so das Zeichen fortschrittlichen Denkens gegen die nationalsozialistische Gefahr. Doch der Topos der Verdummung, der sich hier andeutet, durch Comics und Zeichentrickfilme, hat sich bis heute erhalten. Und das ist so. Ihr erster internationaler Erfolg, also von Mickey, beruht eben auch darauf, dass sie kaum eine respektable Figur war. Entweder jüdisch oder schwarz, sie war in ihren ersten Jahren Amerikas prototypischer Immigrant, nicht konform, jazzliebend und keineswegs gewillt, sich jemals unterkriegen zu lassen. Es ist diese Mickey Maus, heute fast vergessen, auf die sich der deutsche Horst Rosenthal besinnt, als er 27-jährig 1942 verhaftet und in das französische Lager Gurs deportiert wird. In Mickey kann sich der 27-jährige Rosenthal wiedererkennen. Mit ihr kann er seine Geschichte ohne die Autorisierung der Walt Disney Company erzählen, weil er als Gefangener in die stereotype Lagersituation gezwängt wurde. Mit ihr als Stereotyp kann er sich aber gerade darüber lustig machen, weil ihre Logik als Figur nicht der Logik der Bürokratie entspricht, mit der er konfrontiert wird. Das ist so ein kleines Heft, ich habe das nie im Original gesehen, wo tatsächlich auf der einen Seite immer ein Bild ist und links daneben ein Text, ein handgeschriebener, wo ich Ihnen jetzt ein paar Ausschnitte daraus vorlese. Also Zitat. Eines Tages ging ich friedlich irgendwo in Frankreich spazieren. Das Leben ist wunderbar. Plötzlich aber hält mich ein Polizist an und fragt mich nach meinen Papieren. Meine Papiere? Ich habe keine Papiere. Ich bin international. Oh, Sie sind Ausländer. Das erklärt alles. Kommen Sie mit. So kam ich nach Gurs. Ich wurde in ein Büro geführt. Ihr Name, verlangte der Kopf. Mickey. Name des Vaters. Walt Disney. Name der Mutter. Meine Mutter? Ich habe keine Mutter. Was? Sie haben keine Mutter? Verarschen Sie mich nicht. Wirklich, ich habe keine Mutter. Sowas, wir haben Leute, die keinen Vater haben, aber keine Mutter. Sind Sie Jude? Bitte? Ich fragte, ob Sie Jude sind. Schamvoll musste ich meine völlige Ignoranz dieser Frage gegenüber gestehen. Welche Nationalität haben Sie? Ich bin in Amerika geboren, aber ich bin international. Soweit der Dialog. Der geht dann so weiter, dass dann sagt er nochmal, ach, Sie sind Kommunist und solche Geschichten. Mickey wird ins Lager geführt. Wundert sich ganz schön darüber, wie es da aussieht. Sieht die Essensration, der Detektiv Mickey wird hier zitiert und schaut auch, wie sich in dieser schwierigen Situation die anderen Insassen mit der Situation abzufinden versuchen. Deutlich, Mickey deutlich schon abgemagert. In dem letzten Bild dieses Heftes, das sind vielleicht insgesamt 12, 15 Bilder. Ich habe das da, wenn Sie das sehen wollen, nachher. Im letzten Bild kommentiert Rosenthal: Die Luft der Pyrenäen gefiel mir nicht länger. Und weil ich ja nur eine Comicfigur bin, habe ich mich mit einem Radiergummi wegradiert und hopp, die Polizei kann immer kommen und mich im Land der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit suchen. Ich spreche von Amerika. Und das ist dann so unterschrieben mit Mickey. Das ist ganz süß. Dieses Glück war Horst Rosenthal nicht beschieden. Wir wissen wenig über ihn, also es ist auch wenig über ihn bekannt, bevor er in Gurs war. Es ist bekannt, dass er mit dem Transport Nummer 31 über Drancy nach Auschwitz deportiert wurde und dort gleich bei seiner Ankunft vergast wurde. Sein kleines Heft erinnert daran, mit welcher gesellschaftlichen Hoffnung sich populäre Bilder wie die der Mickey Mouse verbinden können. Stereotype sind allen zugänglich, sie können überall auf der Welt reproduziert werden. Sie haben vielleicht einen Vater, aber keine Herkunft, auf die sie reduziert werden können. Hallo auf FSK 93,0 und 101,4 im Kabel. Wir sind immer noch in dem kommentierten Mitschnitt einer Veranstaltung, die im Juli 2007 an der Uni gehalten wurde, mit dem Titel Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus. Wir haben uns bereits mit verschiedenen Stereotypen oder antisemitischen Stereotypen im Bild befasst. Zuerst ging es einmal um ein Bild aus einer nationalsozialistischen Karikatur. Dann im zweiten Teil, bis jetzt auch der zentrale Teil, ging es um ein Tim und Struppi-Band, der geheimnisvolle Stern. Und dann zum Schluss des zweiten Teils nochmal um Mickey Maus und die Besetzung dieser Figur mit verschiedenen Werten. Bei dem Beispiel, das eben gerade dargestellt wurde, zum Beispiel die Belegung der Mickey Maus mit bürgerlichen Idealen, Internationalismus, Kosmopolitismus. Und jetzt zuletzt nochmal um Antisemitismus heute und die freie Besetzbarkeit von Bildern. Und zwar hier mit der Mickey Maus, die jetzt wieder besetzt wird, aber anders. Und zwar in einem Fernsehsender der Hamas, der in den palästinensischen Autonomiegebieten gesendet wird. Ja, wir gehen jetzt gleich in den dritten Teil, bei dem auch teilweise beim Vortrag Filme gezeigt werden. Wir werden dann versuchen, diese kurz sprachlich nachzuerzählen. Ja, viel Spaß. Im April machte die Webseite, oder das ist ein Institut, glaube ich, sogar die Palestinian Media Watch heißen die, auf die Kindersendung Pioniere von Morgen aufmerksam, einem Kinderprogramm, das immer freitags vom Hamas-Sender Al-Aqsa TV ausgestrahlt wurde und wird, glaube ich. Und Star dieser Serie ist neben der 11-jährigen Sarah, also Sarah ist die sozusagen der Host der Sendung, die Figur Farfur. Farfur heißt, wenn ich den Quellen trauen darf, ich kann kein Arabisch, so viel wie Schmetterling. Und nur Schelme werden an die bei dieser Figur, pardon, das ist noch so, werden bei dieser Figur an, ups, was ist jetzt passiert? Da. An Mickey Maus denken. Hier ein Zusammenschnitt. انطلقنا في هذا البرنامج لنقود هذا العالم وستكون النور بإذن الله تعالى من هنا من فلسطين فلسطين يا صبا من أين بطلت من غزة؟ أم من القدس؟ أم من رام الله؟ أم من كل فلسطين؟ نعم من كل فلسطين حدثني الكثير أنه كان لنا مجد وكانت لنا حضارة. Okay, nachdem ihr jetzt ein bisschen den Originalton gehört habt, versuchen wir euch jetzt kurz einen Eindruck zu geben, was in diesem Film zu sehen ist. Ihr könnt diese beiden Filme, die gleich besprochen werden, auch auf YouTube angucken, auf der Homepage www.youtube.com. Da müsst ihr jetzt für den ersten Film eingeben, Hamas Mickey Mouse teaches terror to kids. Also Hamas Mickey Mouse teaches terror to kids, dann findet ihr diesen Film. Man sieht in diesem Film das kleine Mädchen Sarah mit Schleier und so weiter und dann diese Figur Farfur, die also der Mickey Maus extrem ähnlich sieht und ich werde euch jetzt kurz erzählen, was die beiden sich unterhalten. Und zwar wird da erzählt, dass die Zuschauer, also die Pioniere von morgen, die Ecksteine der Weltherrschaft des Islam sein werden und mit Allahs Wille der Stützpunkt für diese ganze Bewegung das ganze Palästina sein wird. Dann wird noch darauf hingewiesen, dass das ganze Palästina gemeint ist, also inklusive des israelischen Staatsgebietes. Dass die Muslime früher einmal Kultur und Ehre hatten und dass diese Ehre wiederhergestellt werden muss. Sarah sagt dann, dass Al-Aqsa befreit werden wird, also die Al-Aqsa-Moschee und Jerusalem von den Mördern, wie sie nennt, die es besetzt halten. Dass die Kinder, die zuschauen, von den Juden besetzt seien, aber man eben mit Hilfe Allahs Widerstand leisten werde bis zum Sieg. Und passiert es weiterhin, dass Kinder in der Sendung anrufen, die dann tatsächlich Lieder singen über den glorreichen Sieg über die Juden und also Hasslieder, in der tatsächlich auch eine Kalaschnikow AK-47 vorkommt und ähnliche Dinge. Und diese Figur Farfur tanzt dann eben zu diesen Liedern, die diese Kinder singen. Das Ganze ist ziemlich schockierend zu sehen. Das kann man wahrscheinlich nicht so gut beschreiben. Vielleicht ist es doch ganz gut, sich das auf der Seite YouTube.com mal anzuschauen. Wir machen jetzt jedenfalls weiter mit dem, was nach diesem Film, der etwa 4 Minuten dauert, Ole Frahm dann dazu sagt. Genau. Da sehen wir nochmal das Vorbild. Die Mickey Maus, zugegebenermaßen werden in diesen Clips die antisemitischen Stereotypen, die uns bisher in dem Vortrag begegnet sind, nicht reproduziert. Farfur zeigt uns eher, was palästinensische Folklore ist, Kinder, die Märtyrerlieder singen. Aber die Kampfansage, die Farfur und Sarah machen, lässt sich eher nicht als Zwei-Staaten-Lösung interpretieren. Es geht hier um die Befreiung der Al-Aqsa-Moschee und schließlich ganz Palästinas von den Juden. Das ist die Schiffe des heutigen Antisemitismus. Das gültige Bild dafür ist übrigens nicht nur bei der Hamas zu finden, wie das manchmal Glauben gemacht wird, sondern zum Beispiel auch bei Al-Fatah. Hier ist ein Plakat aus Ramallah. Wenn ich mich ganz täusche, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Al-Fatah-Leute sind. Sie sehen den Felsendom und davor das Land, also den Umriss des Landes Israels mit der Westbank und dem Gazastreifen als palästinensische Fahne. Diese Kontur gibt es zum Beispiel auch als Sportpokal zu kaufen, wenn Sie ein Fußballturnier machen, dann kann man als Sportpokal das gewinnen. Genau. Und das ist sozusagen, ich zeige das nur nochmal, um zu zeigen, das ist sozusagen nicht jetzt der Wahn einiger weniger Fernsehmacher, sondern das ist tatsächlich erstmal sowas wie populär. Also es gibt dieses Zeichen zum Beispiel auch als so Anhänger zu kaufen und wie auch immer. Das sind eben populäre Bilder Palästinas, die den Kontext der Sendung Pioniere von morgen, so heißt die, angeben. Nachdem Palästina Media Watch im Mai 2007 eben auf diese Sendung aufmerksam gemacht hat, forderte der Informationsminister der palästinensischen Regierung Mustafa Barghouti den Sender auf, die Sendung einzustellen. Es sei der falsche Ansatz für den, Zitat, palästinensischen Kampf gegen die israelische Besatzung. Das Ende. Die Formulierung entnehme ich einem Zeitungsartikel. Ich weiß nicht genau, was er mit israelischer Besatzung meint. Der Sender hat sich Zeit gelassen, darauf zu reagieren. Am 29. Juni nun war Farfur, der Schmetterling, ein letztes Mal on air. Ja, auch hier möchten wir euch kurz erzählen, was in diesem Propagandafilm, diesem zweiten, zu sehen ist. Wir sehen also die Figur Farfur wieder, die von einem Mann in einem schwarzen Anzug stark unter Druck gesetzt wird. Dieser Mann sitzt vor einer blau-weißen Fahne und sagt dann Farfur, er sagt so, wir wollen das Land kaufen, wir werden dir viel Geld geben. Und Farfur wehrt sich dann, sagt, nein, nein, wir verkaufen unser Land nicht einem Terroristen. Und dieser Mann setzt dann Farfur immer stärker zu, verprügelt ihn letztlich und man hört dann nur noch, nimm dies und Farfur schreit, Hilfe, Hilfe, hör auf und so. Und dann kommt Sarah wieder ins Bild und die sagt den Kindern, die das gerade gesehen haben, dass ihr lieber Freund Farfur von den Juden getötet worden ist und als Märtyrer gestorben ist in dem Kampf, das angestammte Land der Muslime von den Feinden, den Juden, zu befreien. Und dann melden sich noch mehrere Kinder zu Wort am Telefon, die dann sich dazu bekennen, man müsse die Juden bekämpfen mit allen Mitteln, nicht nur, weil sie das Land besetzen, sondern auch, weil sie ihren lieben Freund Farfur auf dem Gewissen haben. Auch diesen Film kann man im Internet auf der Homepage www.youtube.com anschauen. Man muss dann im Suchfenster Israel Kill Hamas Mickey Mouse eingeben. Israel Kill Hamas Mickey Mouse. Ich werde die antisemitischen Klischees hier nicht weiter analysieren. Ich habe, also Sie werden die gesehen haben, das ist, glaube ich, müßig. Ich habe auch keine Erklärung dafür, warum Al-Aqsa TV auf dieses Zitat von Mickey Mouse verfallen ist und welche Form der Umwertung hier vorgenommen werden soll. Ich weiß nur, dass Mickey in Ramallah durchaus auch als Werbeträger zu sehen ist hier an einem, ich glaube, es war ein Spielzeugladen. Die Internationalität dieser Maus kann natürlich immer wieder national reduziert werden. Als Stereotyp aber, und das möchte ich zum Schluss sagen, reflektiert sie eine andere Hoffnung. Sie ist eine Maske, hinter der sich kein wahres oder unmenschliches Gesicht verbirgt, das enthüllt werden kann. Diese Maske der Mickey Maus ist reine Form. Sie ist leer. Und wie gesagt, ein Nullpunkt des Stereotypen. Sie ermöglicht alle möglichen Projektionen. Das kann sie nicht verhindern. Aber als Stereotyp kann sie diese Projektionen reflektieren, vielleicht zerstreuen und die Erinnerung an eine Gesellschaft wachhalten, in der alle abwertenden Stereotypen an ihren Nullpunkt gekommen und für immer entleert sind. Vielen Dank. Ihr seid bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Das war das Ende des Vortrages von Ole Frahm mit dem Titel Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus. Wir werden jetzt als nächstes noch ein paar Teile der Diskussion, die nach diesem Vortrag stattgefunden hat, euch vorspielen. Denn eigentlich waren die meisten Fragen und die Antworten relativ interessant beziehungsweise ziemlich gute Ergänzung zum Vortrag. Ich werde da einige der Fragen hier nachsprechen, da sie einfach von der Lautstärke nicht sonst zu verstehen sind. Die erste Frage ging um das Ende der Tim und Struppi-Geschichte. Und zwar war da die Frage erstmal, was einfach da vom Ablauf her passiert ist und ob der restliche Ablauf der Geschichte noch irgendwie weitere Interpretationen zulässt oder nicht. Hier die Antwort. Nee, dann würde Tim ja sterben. Nein, Tim stolpert und dann kommt die Spinne näher und es fällt ein Apfel auf die Spinne, weil zugleich Apfelbäume in die Höhe wachsen, weil Tim einen Apfel gegessen hat. Deshalb aber dieser ganze Stern dann versinkt im Meer und dann diese Schlussseite, die ich gezeigt habe, wo Tim diesen Stein hält, wo dieser Pilz nochmal wächst und dann lässt er ihn ja fallen und dann verpufft er nochmal. Und da lässt sich, also zu der Seite ließ sich relativ viel sagen, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob ich kurz nach vorne gehen. Weil tatsächlich, es ist an der Seite ganz interessant, dass Hergé in der Albumversion tatsächlich nochmal eine sehr schöne, wie ich finde, Parallelisierung vornimmt. Also das tatsächlich, es gibt ja zwei Lesarten. Man könnte sagen, okay, die Demaskierung des jüdischen Finanziers ist sozusagen genau diese Verpuffung. Meine Lektüre wäre genau, nein, diese Verpuffung, also dieses Vergrößern und Verpuffen zeigt nochmal, dass der tatsächlich, also wie Michael Farr, wie ich finde, ein bisschen zu schnell behauptet, tatsächlich eben genau nicht als jüdischer Finanzier bestraft, also demaskiert und bestraft wird, sondern tatsächlich einfach nur als Verbrecher. So, und das ist sozusagen, und diese, das Wahnhafte wäre eben, ihn als jüdischen Finanzier zu begreifen. Und das ist sozusagen aber das Paradox dieses Albums. Das ist hier sozusagen nochmal, also weil eben einerseits dieses Bild erzeugt wird und reproduziert wird, andererseits aber genau das Wahnhafte an diesem Bild auch sozusagen auf dieser zugegebenermaßen sehr verschobenen Ebene sozusagen kommentiert wird. Ich möchte ganz kurz, weil ich ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, das Schöne ist ja, dass der Schweißtropfen von dem Bullwinkel wiederum durch sozusagen, das ist wirklich nicht toll zu sehen. Also Sie sehen hier den Schweißtropfen und Sie sehen da bei Haddock sozusagen eine die gleiche Form. Also es ist sozusagen auch da nochmal so eine, es gibt sozusagen verschiedene Formen der Wiederholung, in der das thematisiert wird. So, das wäre sozusagen, das Entscheidende ist, mein Argument mit der Spinne war ja tatsächlich erst die Kontingenz, also dass die Zufälligkeit dieser Bilder wirklich nur als wahnhafte Assoziation denkbar ist. So, und das ist sozusagen, also ob der Apfel da runterfällt oder nicht, das ist nicht so, also da wird auch nichts mit erzählt. Das ist sozusagen so ein typischer, er flieht, dann muss irgendwas passieren. Die zweite interessante Frage dreht sich um die Position und Motivation des Autors bzw. des Zeichners des Comics. Und zwar geht es darum, ob der Zeichner nicht zu gut wegkommt, wenn quasi aus diesem Band ein fast antisemitisches Stück gemacht wird. Und das ist die Antwort von Ole Frahm dazu. Gut, das muss man natürlich nochmal, also der Punkt ist wirklich, ich glaube nicht, dass Hergé bewusst, also dass Hergé tatsächlich bewusst, also es wäre eine interessante Frage, ob Hergé eine Theorie des Antisemitismus hatte. Ich glaube das nicht. Weil Hergé nicht sonderlich viele Theorien hat. Aber was Hergé hat, ist ein sehr, sehr genaues Wissen, das wissen wir eben aus anderen Alben, um abwertende Stereotypen. Also es gibt dieses schöne Beispiel aus dem Blauen Lotus, wo er einen Chinesen trifft und dann sie sich gegenseitig sozusagen die Stereotypisierung zwischen Chinesen und Europäern erzählen. Und genau das in dem Album sozusagen unterlaufen wird. Das ist, der Blaue Lotus ist von 1934. Also und zu einem Zeitpunkt, wo es eine große China-Feindlichkeit oder Ressentiment unter anderem in Belgien gab, also wo Hergé tatsächlich sich auch ziemlich aus dem Fenster gehängt hat und auch sich mit seiner Redaktion überworfen hat. Das ist aber trotzdem, also hier natürlich, also ich würde immer hier das Material, und deshalb habe ich auch den Begriff der Zerstreuung verwendet, immer das Material erstmal gegen den Opportunismus Hergés, der ja besonders, finde ich, in diesem anderen Beispiel noch viel deutlicher wird, gegenhalten. Und natürlich kommt jemand nur 1942 in dieser Situation oft also so zu opportunistisch und genau aber dann bestätigend auf die Idee, so einen Finanzier einzuführen. Wir haben bei Hergé immer wieder Figuren, die sozusagen so im Hintergrund Fäden ziehen, was genau ja so eine Figur wäre. Die funktionieren dann aber tatsächlich meistens anders, wobei ich das jetzt noch nicht wirklich nochmal komplett das Gesamtwerk darauf geprüft hat, wie man so sagt, bei Philologen. Das müsste man nochmal sich ganz genau anschauen. Also zum Beispiel bei der Mondgeschichte gibt es eben auch so eine Figur, die ganze Zeit so im Hintergrund operiert. Das ist Rastapopoulos, hat ja auch eine sehr markante Nase. Das ist der so ein wiederkehrender Bösewicht. Das müsste man sich genauer anschauen. Entscheidend ist tatsächlich, glaube ich, aber hier, dass, oder das wäre mein Argument, aber vielleicht gibt es da tatsächlich triftige Einwände, dass tatsächlich diese ganze Sequenz auf dem Stern, die ist nicht erklärbar. Man kann natürlich immer sagen, naja, das ist eben einfach so eine Fantasie, aber ich persönlich muss doch sagen, dass dafür dann die Zeichen über den Comic zu genau gestreut sind. Also da ist diese ganze Idee, also die ganze Geschichte mit der Spinne, mit diesen Pilz, also dann auch nochmal hier diese Parallelisierung, also der Stein, also das, worum sie, das Unheil, das Geheimnisvolle, worum sie kämpft, das erweist ja als so ein explodiert und eigentlich müsste also fast nichts da sein, aber gut, das ist dann einfach so ein banaler Stein, der dann da liegt und ja, die nächste Frage, die Ole Frahm in dieser Diskussion gestellt wurde, halten wir auch für eine ziemlich zentrale. Und zwar ist die Frage, ob es tatsächlich möglich ist, mit dem Bedienen dieser Stereotype eine Reflexion zu ermöglichen, da in diesem Comic ja die Stereotype zuerst einmal reproduziert werden. Und die Frage ist, ob nicht eine antisemitische Sichtweise der Welt durch so einen Comic viel eher verstärkt wird, als dass dieses Comic zur Reflexion über den Antisemitismus einladen könnte. Und da war auch die Frage weiterhin, ob es da irgendwelche Hinweise gibt aus der Leserinnenforschung, inwiefern dieses Comic eigentlich auf die Leserinnen und Leser wirkt. Und hier ist die Antwort. Also ich würde auf jeden Fall, was man festhalten muss, das ist ja ein Comic, also ich habe den wahrscheinlich mit 7 gelesen. Das ist ein Alter, in dem man auf jeden Fall nicht, also in dem ich weder diese antisemitischen Stereotypen erkannt habe, aber tatsächlich natürlich trotzdem sozusagen den visuell inhaliert habe, als auch diese Geschichte, also man, es bleiben dann ja doch eher diese Pilze im Gedächtnis, glaube ich. Ich halte persönlich, also genau, ich glaube persönlich, also das ist ja natürlich eine Frage, was ist die Aufgabe von Interpretation? Und ich glaube tatsächlich, die Aufgabe von Interpretation ist genau, Lektüren zu ermöglichen, die im Material plausibel und belegbar sind, die aber tatsächlich erstmal genau nicht sozusagen die gängigen sind. Weil es geht natürlich genau in der Debatte darum, innerhalb der möglichen Lektüren von Hergé eine einzuführen, die sozusagen bestimmte Fragen zwingend macht. Also eben eine Frage wie, warum wird er heute noch nachgedruckt? Ohne eben den zu entschulden. Also ich finde es sehr wichtig, dass man erstmal feststellt, das ist ein antisemitischer Stereotyp und der ist auch problematisch. Und ich finde es eigentlich ein Skandal, dass es keine, also dass die gängige Ausgabe, die am Kiosk ist, nicht zum Beispiel durch ein Nachwort, zum Beispiel, also eben die Sachen, die geändert wurden, den ganzen Zeitkontext auch aushebt. Das wäre auch für 7-Jährige verständlich. Also das ist, da bin ich sehr sicher. Und das ist sozusagen genau eine der Probleme der Debatte und so. Und ich glaube tatsächlich, und es gibt ich überschaue die Forschung nicht ganz, weil mein Französisch recht schlecht ist und ich tatsächlich hauptsächlich im Französischen veröffentlicht wurde. Ich bin aber, soweit ich es übersehen habe, stellt sich die Debatte eher dann so biografisch dar. Also dann wird immer, war Hergé Nazi, wie stark hat Hergé persönlich mit Rechten kollaboriert? Man muss sagen, dass das Umfeld von Hergé in der katholischen Zeitung eben ein rechtskonservatives ist. Der hat de Grelle, Léon de Grelle, der hat später dann tatsächlich in Belgien auch kurz, ich weiß gar nicht, wie es genau war, aber ein ganz wichtiger Faschist in Belgien, hat Hergé angefragt, ob er für sie arbeiten will. Das hat Hergé abgesagt zugunsten von Lessoir. Und tatsächlich hat Hergé auch dann zwischen 45 und 47 erstmal Veröffentlichungsverbot gehabt. So, also das ist, und Hergé hat sich dafür entschuldigt, tatsächlich. Also es ist so, dass er tatsächlich das da auch genommen hat. Aber das ist tatsächlich, das sind so ein paar Briefstellen, die es da gibt. Und das ist, ich muss dazu sagen, dass die, auch das ist erstaunlich, Sie müssten sich vorstellen, dass von einem Autoren wie James Joyce keine einzige Briefausgabe existiert, die Notizbücher nicht veröffentlicht werden. So, es wird jetzt ein Tim-Museum gebaut in Brüssel, wo dann tatsächlich das erste Mal die ganzen Archivmaterialien wohl zugänglich sein werden. Das ist aber, das ist sozusagen die Forschungssituation und tatsächlich ist es dann so, dass man sich mit dieser Fondation Hergé, die kompletten Rechte an einem hält, gut stellen muss. Und die haben eine ganz klare Zensurpolitik, was Veröffentlichungen über Tim und Struppi angeht. Also die haben auch eine eigene Veröffentlichungsserie, die sehr prominent ist und auch sehr gut zum Teil. Und der Michael Fade, wie gesagt, das ist schon philologisch gut, aber hat da eben genau Probleme. Ja, die letzte Frage dreht sich nochmal um die Person des Autors Hergé selber. Der Fragende wollte wissen, wie das eigentlich aussieht, ob es nicht einen Widerspruch gibt, wenn also Frahm Hergé so liest, als sei er Antisemit. Aber auf der anderen Seite wird auf das Tim und Struppi-Album Tim im Kongo hingewiesen, wo also stark rassistische Darstellungen von Afrikanern vorgenommen werden. Und da wird einfach gefragt nach diesem Widerspruch zwischen einerseits dem Bedienen von Stereotypen und einer von Frahm behaupteten Kritik. Und hier ist die Antwort. Ja, man muss bedenken, Hergé ist 1907 geboren. Der fängt 1928 mit Tim und Struppi an. Also der ist 21 Jahre. Der ist aufgezogen in einem katholischen Umfeld von Pfadfindern. Rechtskonservativen Umfeld, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, er macht mit 23 die Kongo-Geschichte. Die erste Geschichte führt ihn in die Sowjetunion, das ist nicht sein Thema. Den Comic hat er bis Anfang der 70er Jahre nicht wieder veröffentlicht, weil ihm der so peinlich war. Dann gab es zu viele Raubdrucke und dann hat er eben dann doch wieder veröffentlicht. Das ist ja auch dokumentarisch wichtig. Den Kongo hat er auch nicht auf eigene Idee gemacht. Und es ist tatsächlich wüst, aber entspricht, wie ich denke, sehr genau dem Mainstream seiner Zeit. Also Hergé ist jemand, der zuallererst erstmal im Mainstream seiner Zeit arbeitet und den einfach sozusagen so umsetzt und dann an bestimmten Stellen verlässt. Und das ist eben dann so ab 32, 33 fängt er an, dann tatsächlich auch ein eigenes Konzept zu entwickeln, nicht vorher. Und das ist wirklich im Blauen Lotus das erste Mal, dass man überhaupt sieht, dass der anfängt, ein Bild von Figuren zu entwerfen, das eben nicht einfach reproduzierend ist. Und es dauert dann immer noch sehr lange. Also es ist dann so, dass das Anfang, also 34 zum Beispiel, veröffentlicht er einen Comic, in dem der Boykott jüdischer Geschäfte in Deutschland thematisiert wird. In einem sehr abstrakten Setting, das ist sozusagen in Amerika der Landnahme, ist aber eindeutig, es gibt keine Missdeutung, es ist ganz klar darauf bezogen und er verurteilt es auch ganz klar. Also die Perspektive ist ganz klar auf der Seite derer, die Geschäfte haben. Er veröffentlicht 1938 Herbellum, das ist so ein Strip, der davon handelt, wie ein Kleinbürger im Prinzip diesen Nazi-Scheiß nicht hören will und dann immer das Radio ausschaltet oder irgendwo was gegen die Nazis an die Wand schreibt. Auch das heißt nichts, weil, wie gesagt, das Umfeld von Hergé ist so und es gibt politisch ganz wenig Äußerungen. Er hat sich politisch dann ab bestimmten Punkt auch nicht mehr geäußert. Es gibt die These, dass der sehr eng auch mit Nazis bei der Besatzung zusammengearbeitet hat. Das ist die, ich muss dazu sagen, dass die wirklich die Quellenlage, das ist sehr, sehr, und ist so eines der Felder, wo viel umkämpft ist. Ich habe mich damit deshalb nicht so viel beschäftigt, weil mich so biografische Forschung einfach nicht so interessiert. Das wäre, wie gesagt, mein Französisch relativ schlecht ist, dass ich die fünf Biografien, die es, glaube ich, gibt, nicht daraufhin jetzt durchgearbeitet habe. Weil die dann tatsächlich jeweils eine andere Position, je nachdem, wie das gesehen wird. Weil ich finde dann eher interessant zu schauen, weil der Comic natürlich noch heute gelesen wird und zu gucken, warum, also wie kann das eigentlich sein, dass das eben, was ich schon sagte, dass das da so vorkommt und tatsächlich erstmal nicht mal, also anders als beim Kongo, wo es eben unglaublich viel Diskussion zu gab, und wahnsinnig viele Artikel, einfach fast nichts gibt. So. Und wie gesagt, ich will nicht, ich finde eben, das ist sozusagen auch nicht, mir geht es ja nicht darum zu sagen, oh, und da gibt es überhaupt keine antisemitischen Klischees, sondern das Interessante ist ja, dass sozusagen die kann man auch sagen, okay, bei diesem Argument, das ist sozusagen dann auch Nummer zweideutig, sondern dass diese Ambivalenz erstmal, die ist ja interessant. Also da würde ich sagen, das, was interessant an so einem Comic wie dem Geheimnisvollen Stern ist, dass der natürlich erstmal reproduzierend ist, vollständig reproduzierend und auch keine Zweifel daran lässt. Und dass man dann aber eine Lektüre beginnen kann, die das, was, glaube ich, andere Interpretationen nicht zu fassen kriegen würden, also warum die Pilze wachsen und verpuffen, dass plötzlich sich Erklärungen anbieten, wo ich nicht anders drauf gekommen wäre. So. Also und tatsächlich mich also damit sozusagen so ein paar Rätsel weniger da sind. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's mit dem Vortrag von Ole Frahm. Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus. Ich hoffe, das war interessant für euch und vielen Dank fürs Zuhören. Die Musik war übrigens von dem DJ-Kombinat Buzu Baju mit dem Album Sata. Und ja, viel Spaß bei der nächsten Sendung. Tschüss. Earth spiffing down.